Also, heute machen wir weiter, inshallah ta'ala, mit unserem Buch Masail al-Jahiliyyah, Al-Masail al-Jahiliyyah. Wir sind angekommen bis zum sechsten Punkt. Ja? Sechste Eigenschaft der Mushrikin. Sechste Eigenschaft der Kuffar damals in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und bis Yom al-Qiyamah werden sie immer die gleiche Beweisführung, den gleichen Istidlal werden sie verwenden. Das gleiche argumentieren. Und ihr habt es bestimmt damit auch zu tun gehabt, also mit solchen Leuten. Taib, Sheikh sagt, Rahimahullah Ta'ala, Al-Ihtijaju bil Mutaqaddimin. Sie versuchen immer zu argumentieren mit den früheren Menschen. Ja? Dieser Punkt ist so ähnlich wie was? Lala, wir haben was erwähnt letztens. Das haben wir erwähnt, aber vor dem haben wir erwähnt. Taqlid, blindes Befolgen. Ja, ist so ähnlich. Okay? Zum Beispiel das blinde Befolgen. Die Kuffar kommen immer und sagen, ja, unsere Väter haben so gemacht. Bei uns in Ägypten macht man so. Ja? Bei uns in Türkei macht man so. Bei uns in Tschetschenien macht man so. Ja? Unsere Vorfahren haben das so gemacht. Ja? Kuffar tun immer auf diese Art und Weise beweisen. Okay? Aber der heutige Punkt, der sechste Punkt, Al-Ihtijaju bil-Mutaqaddimin. Sie versuchen zu argumentieren mit den früheren Völkern. Du kommst jetzt und sagst, es gibt nur einen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala. Und er wird angebetet, wie der Prophet uns das beigebracht hat. Okay? Nur so, anders geht es nicht. Wie betet man Allah an? Wie versucht man Allah näher zu kommen? Durch was? Durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nichts anderes. Er kommt und sagt, ja, was ist mit den früheren Völkern? Was ist mit denen? Was ist die gleiche Art und Weise, die gleiche Argumentation wie von Pharaon. Als Musa zu ihm kam, was sagte Musa, also in Surat Taha, was sagte Musa zu Pharaon? Inna Rasulun, wir sind Propheten oder wir sind geschickt von deinem Gott, von deinem Herrn. Ja? Rabbi, kaiwa. Er kommt und sagt, okay, fama balul kurunil ula, was ist mit den ersten Generationen damals? Ja? Was ist mit ihnen? Hm? Wenn du jetzt der Prophet bist, was ist mit den Generationen, die vor dir waren? Was soll mit denen sein? Was soll mit denen sein? Jetzt kommt jemand und fragt dich, was ist mit den Osmanen gewesen? Die Türken damals, die gelebt haben, haben halbe Welt erobert. Was ist mit denen? Was willst du damit beweisen? Was ist mit den Tschetschenen, die im Krieg getötet worden sind? Okay? Ah, der erste Krieg gegen Russen, der zweite. Was ist mit ihnen? Was soll mit denen sein? Was willst du damit beweisen? Okay? Okay, was ist mit den Afghanen, die getötet worden sind in dem ersten Krieg gegen Russland? Ja? Die haben sich ja auch nicht ausgekannt. Es gab viele Juhal, oder nicht? Es gab viele Leute, die haben Schirk gemacht. Bei den Osmanen, oder nicht? Bei den Osmanen gab es Leute, die haben Schirk gemacht. Ja? Bei den Tschetschenen, die getötet worden sind, gab es Leute, die haben Schirk gemacht, haben Gräber angebetet, tote Menschen haben sie angebetet. Bei den Afghanen, die gegen Russen gekämpft haben, gab es Leute, die haben Gräber angebetet, tote Leute. Ja? Und wenn jetzt kommt jemand zu dir und sagt, was ist mit ihnen? Was soll mit ihnen sein? Was willst du damit beweisen? Sag mir, was willst du damit beweisen? Willst du mit diesen vergangenen Menschen, die schon vergangen sind, sie sind Vergangenheit in dieser Dunya, ja? Was willst du mit ihnen beweisen? Ja. Was willst du damit beweisen? Willst du beweisen, dass Kufr und Schirk erlaubt ist? Damit? Ja? Was ist die Antwort, wenn jemand damit kommt und sagt, ja, aber die damaligen haben ja auch Kufrun gemacht und die haben auch Gräber angebetet und haben versucht, durch ihre Toten an Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, haben diesen Schirk verdreht. Ja? Die haben die verdrehen die Namen. Ist seine Eigenschaft der Kufar und der Mubtadi'a. Sie sagen, nein, das ist nicht Schirk, das ist Tawassul. Ja? Tawassul. Sie nehmen es als Wasila, als Vermittlung zu Allah tabaraka wa ta'ala. Ja? Nenn es, wie du willst. Ja? Nenn es Big Mac, wenn du willst. Aber Schirk bleibt Schirk. Und wer es macht, ist aus dem Islam raus. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Was willst du damit beweisen? Dass das erlaubt ist? Ja? Dass das erlaubt ist? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Zum Beispiel der Bosnische Krieg. In diesem Krieg sind viele Menschen getötet worden. Offiziell 200.000 sogenannte Muslime. Ja? Und unoffiziell 300.000 Leute, die man nie gefunden hat. Alles insgesamt. Ja? Leute, die haben sich zum Islam bekannt, hatten muslimische Namen, wie Mustafa, Hassan, Hussein, Mohammed, Yusuf und so weiter und so weiter. Aber Leute, die in ihrem Herzen Kommunisten waren, ja, die haben nicht Allah angebetet. Die haben vielleicht einmal im Jahr gebetet, wenn Bayram ist, wenn Yomul Eid ist. Er nimmt, zieht sich an, schöne weiße Kleidung und geht beten. Ja. Nur 10% der Bosnier beten Eid. Nur 10% beten Eid, Bayram. 10%. Ja. Also 90% betet überhaupt nicht. Fällt überhaupt nicht auf Sajda. Ja. Diese Leute sind getötet worden. Viele Leute sind getötet worden im Krieg. Ja. Dann kommt jemand und sagt, ja, diese Leute haben ja auch nicht gebetet. Diese Leute haben ja auch nicht gefastet. Diese Leute haben auch Schirk gemacht. Diese Leute waren in der kommunistischen Partei. Diese Leute waren Offiziere bei der kommunistischen Armee. Diese Leute waren Polizisten bei der kommunistischen Armee. Was willst du jetzt sagen, dass jeder, der sowas macht, Kafir ist? Ja, das, genau das will ich sagen. Ja? Und deine Beweisführung ist eine Batil-Beweisführung mit Leuten, die schon zu ihrem Herrn zurückgekehrt sind. Mit ihnen willst du irgendwas beweisen? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ständig versuchen Leute auf diese Art und Weise zu argumentieren. Tilke ummetun khat khalat. Diese Umma, dieses Volk ist was? Weg. Ja, vorbei, weg. Leha ma kesebet wa aleiha mektesebet. Sie haben das, was sie Gutes getan haben, wird zu ihren Gunsten sein. Und das, was sie Böses gemacht haben, wird gegen sie sein. Ja? Und Alhamdulillah, Allah wird der Richter sein, Yawmul Qiyamah. Ja. Allah ist der Richter, deswegen macht ihr keine Gedanken um diese Völker, die früher gewesen sind und verstorben sind und gegangen sind mit dem, was sie getan haben. Mit ihren Taten sind sie zurück zu Allah zurückgekehrt. Macht ihr um die keine Gedanken, weil Allah ist der Richter. Er wird ihnen sicher keinen Zulm antun. Aber wenn dir klar ist, dass diese früheren Völker falsch lagen, dass sie Fehler gemacht haben, bedeutet das, das ist dein Beweis, dass du auch einen Fehler begehen darfst? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ah ja, Firaun kommt und sagt, فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى. Okay, was ist mit den früheren Völkern? قَالَ إِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. Das Wissen über dieses Volk ist bei Allah. Ja? Oder? So antwortet Musa a.s. Das Wissen über diese Völker liegt bei Allah. Das ist irrelevant. Ja? Jetzt kommt jemand und erwähnt hier Sachen, der hat gemacht dies, das. Alles kein Beweis. Beweis ist das, was Allah dir befehlt. Und Beweis ist das, was der Prophet alaihi salatu wasalam dir befehlt. Und Koran und Sunna muss verstanden werden, wie? So wie die ersten Generationen das verstanden haben. Die Sahaba und die Tabi'in. Und die ihren Manhaj gefolgt sind. Ja? Deswegen, wenn jetzt jemand kommt mit irgendwas, was die Sahaba nicht gemacht haben, und die Tabi nicht gemacht haben. Und also sind aus diesem Kurs total, wie sagt man das? Abgewichen. Batil, unakzeptabel. Ja? Egal welchen Namen er kommt und sagt, wir sind Sufis. Waren die Sahaba Sufis? Haben sie sich genannt Sufis? Haben die Tabi'in sich Sufis genannt? Haben die Imame der Sunna sich Sufis genannt? Hast du jemals gehört, dass Imam Abu Hanifa sagt, ich bin ein Sufi, Tarikat, Fulaniye? Oder Imam Shafi'i, dass er sagt, ich bin ein Sufi? Nein, hat er nicht gesagt. Sondern hat gesagt, mein Mazhab ist Hadith und Sahih. Mein Mazhab, mein Weg ist ein authentischer Hadith. Wenn ihr etwas hört, wenn ihr einen Hadith Sahih hört, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und meine Worte, die widersetzen sich dem Hadith, dann verlässt meine Worte und nimmt den Hadith. Das ist Manhaj der Ahli Sunnah. Habt ihr jemals gehört einen Sahabi, der sagt, ich bin ein Shi'i. Ja? Ich bin von Hizbullah. Wa yazen billah. Das ist nicht Hizbullah. Kennt ihr Lat? Lat ist diese Götze der Mushrikin. Aywa, Lat und Uzza und Menat und Hubel. Hizbullah. Ja, das ist die Partei des Scheitans. La'anahumullah. Aywa. Und dieser saudische König, ihr müsst ihn nicht nennen, Malik Abdullah. Nennt ihn Malik Abdullah. Aywa. Abdullah. Wallah. Malik Abdullah. Subhanallah, was für Kuffar, das sind Allahu Akbar. Ja? Saudische Regierung, schau, was für Munafikin das sind. Sie sitzen auf zwei Sesseln. Ja? Auf einer Seite, sie unterstützen die Rebellen in Syrien. Sie unterstützen sie finanziell. Und andererseits, sie unterstützen Sisi, diesen großen Kafir. Ja? Unsere Kafir-Armee, unsere Kafir-Polizei. Alle sind Kuffar, keine Muslime. Alles Kuffar. Sisi, unsere Armee, unsere Polizisten, alles Kuffar. Wallahi lazim. Ja? Ja? In Ägypten, Sisi, der ägyptische Sisi, dieser Chassisi. Chassisi. Al-Muhim, die haben die ganze Zeit die ägyptische Armee unterstützt gegen Mursi. Okay? Die ganze Zeit, Saudi-Arabien. Und nicht nur das. Jetzt hat Ägypten, ja, 20 Piloten geschickt nach Syrien. Ja? Auf wessen Seite? Was glaubt ihr? Auf die Seite von Assad. Subhanallah. Saudi-Arabien, obwohl Saudi-Arabien, dieser eine Teil gehört, das Rote Meer, es gehört Saudi-Arabien, sie haben erlaubt, dass iranische Schiffe durch das Rote Meer raufkommen. Ja? Dann Ägypten. Wieso erlaubt Ägypten, dass Iran dadurch, damit sie nach Syrien kommen, durch den Suezkanal? La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu musta'an. Erdogan ist besser als alle arabischen Herrscher. Ja, das bedeutet nicht, dass er gut ist, aber er ist besser. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ich sage nicht, er ist gut, nicht, dass du mich falsch verstehst. Taib. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als Allah beschreibt die Kuffar, die Mushrikin, und sagt, ihre Worte, was sagen sie, wenn du versuchst, mit ihm zu diskutieren? Wenn der Prophet oder irgendein Prophet zu diesen Leuten gekommen ist, haben sie gesagt, ma samiana bihada fi aba'in al-awwalin. So was haben wir noch nie gehört bei unseren Vorvätern. Das, was du da erzählst, haben wir noch nie bei unseren Vorvätern gehört. Ja? Subhan. Letztens sehe ich ein Video, ein tschetschenischer Imam, ein größter Imam in Tschetschenien. Okay, sitzt in der Moschee und erzählt über Schirk. Ja? Dass sie zum Beispiel rufen, wow, Ustaz, ja, Ustaz, und dass sie ihre Toten rufen und so. Er sagt, das ist nicht Schirk, das ist nicht verboten. Ja? Was ist Beweis, dass das nicht verboten ist? Er sagt, Alkohol ist verboten und jeder weiß, dass das verboten ist. Wenn das verboten wäre, dann würden wir es nicht machen. Wenn das verboten wäre, dass man die Toten ruft, okay, wenn das verboten wäre, dann würden wir das nicht machen. Sag ich, MashaAllah, was für eine Beweisführung. Was für ein Schwachkopf. Wallahi, ein richtiger Shaitan. Shaitan und Regime. Ja? Subhanallah, solche Hodjas gibt es bei uns. Ja? Ein Hodja raucht vor der Moschee, ist rausgegangen. Ja? Und einer kommt zu ihm und sagt, Hodja, ich habe gehört, Rauchen ist Haram. Und er sagt, was? Na, siehst du nicht, dass ich rauche? Er sagt, ja. Er sagt, na, wie kann das dann Haram sein, wenn ich rauche? Ah, MashaAllah, Tabarakallah. Wie Imam erzählt hat, was gehört von irgendwelchen Jain, hat er gelesen von Schiiten, Sheikh, die Imame sagen, dass sie ohne Sünde sind. Das ist Akida der Schiiten. Das ist Akida, dass ihre Imame Masumin sind, dass sie keine Fehler machen. Allahu musta'an. Taib, wo sind wir stehen geblieben? Aywa. Qawluhu, also die Worte, die wir vorhin erwähnt haben, Fama balul Qurun al-Ula, was ist mit den ersten Generationen? Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagt, As-sahul aqwali, fi ma'na dhalike, anna Fir'aun, hör auf zu spielen, ja, walad, anna Fir'aun, lama akhbarahu Musa, bi anna rabbahu ladhi arsalahu, هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى. Imam Ibn Kathir sagt, als Musa alayhi salam, zu Pharaon sagte, dass Allah ihn geschickt hat, und dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der erschafft und der die Menschen versorgt und der die Menschen recht leitet oder ihnen den geraden Weg, den richtigen Weg zeigt. Wie argumentiert Pharaon? Okay, was ist mit den früheren Völkern? Also Pharaon hat viele Menschen unter seiner Macht gehabt. Versklavt, Benu Israel. Tausende und tausende Menschen sind gestorben. Mit Batil Aqida, mit falschem Verständnis. Und vor Pharaon sind viele, viele Menschen gestorben. Pharaon kommt und sagt, das ist seine Argumentation. Er sagt, okay, was ist mit den früheren Völkern? Wenn du jetzt Prophet bist von Allah, was ist mit den früheren Völkern? Qala ilmuha inda Rabbi fi kitab. La yadillu Rabbi wa la yansa. Das Wissen über diese Menschen, die waren, sagt Musa a.s., das Wissen über diese Menschen ist bei Allah im Buch. Lauh al-Mahfuz. La yadillu Rabbi wa la yansa. Mein Herr täuscht sich nicht und vergisst nicht. Diese Völker, Allah wird ihnen richten. Das ist keine Argumentation. Und das dann ist das Zeitverschwendung, dass wir jetzt über die früheren Völker diskutieren. Diskutieren wir über das Gesetz, was Allah uns offenbart hat. Allah na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a. Das sind Worte, die Allah offenbart hat, Muhammad s.a.w. und hat den Propheten Muhammad s.a.w. verpflichtet, diese Worte den Menschen weiterzugeben, allen Menschen, sie dazu aufzufordern, aufzurufen. Kul ya ahl al-kitab, o ihr Leute der Schrift, o ihr Juden, o ihr Christen, o ihr Menschen, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Kommt, versammeln wir uns, um die uns gemeinsamen Worte, alla na'budu illa Allah, dass wir niemanden anbeten außer Allah, wa la nushriku bihi shay'a, und dass sie ihm keinen Partner beigesellen, dass wir ihn nicht Schirk machen. Das ist eine Aufgabe, mit der Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten s.a.w. verpflichtet hat. Und alle Muslime genauso viel. Alle Muslime sind verpflichtet, was? Du rufst dazu auf. Illa na'budu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand dir kommt und sagt, ja, aber was ist mit bei uns in Algerien? Was ist bei uns in Ägypten? Was ist bei uns in Libyen? Was ist das für eine Batil-Führung, Mensch? Was ist Batil-Beweisführung? Was willst du damit beweisen, Allahu Akbar? Ja, okay, diese Leute, zu denen nicht diese Dawa gekommen ist. Okay? Schirk ist jetzt überall verbreitet im islamischen, muslimischen Raum. Okay? In muslimischen Ländern. Ist das nicht so? Überall ist Schirk verbreitet. Vom Herrscher bis zum Subhanallah. Schirk wird sogar verteidigt. Und Tauhid wird bekämpft. Tauhid wird als Bida erklärt und Kufr und Schirk wird als lobenswert erklärt. Und wenn du kommst jetzt mit Tauhid, dass die Leute nur Allah anbeten, Tabarakatra, und dass sie den Propheten s.a.w. befolgen und dass sie die Bida verlassen und dass sie Kufr und Schirk verlassen, die kommen und sagen, okay, was ist mit diesen ganzen Menschen? Die sind ja urviele verstorben. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter und so weiter. Die waren ja auch Juhal, haben sich nicht ausgekannt. Was ist mit denen? Dass die als Juhal gestorben sind, ändert das irgendwas an Tatsache, dass du verpflichtet bist, Koran und Sunna zu befolgen? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Habt ihr jemals solche Idioten getroffen, die versuchen, auf diese Art und Weise zu diskutieren? Ja, aber was ist mit bei uns unten? Keiner betet. Ja, Pech gehabt. Wenn keiner bei uns betet, bedeutet das, das ist gut oder was? Ja, aber die ganzen Leute von uns sind gestorben und keiner hat von ihnen gebetet. Bin ich schuld? Bin ich schuld? Nein. Und du darfst dich nicht davon täuschen lassen, dass die Menschen nicht gebetet haben oder dass sie Schirke gemacht haben oder dass sie Kommunisten waren oder Demokraten oder was weiß ich was oder irgendwelche andere Sorte von Muschrikin. Sie waren, sind gestorben. Allah, überlass das Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wird niemanden Unrecht tun. Und Yawm al-Qiyam, barakallahu fikum, nur also als Fußnote, Information. Yawm al-Qiyam, ein Mensch, Ein Mensch wird niemals, nicht einmal im schlimmsten Albtraum, wird er sich wünschen, dass seine Mutter oder sein Vater der Richter sind, Yom Kiyama. Niemals. Egal was, wenn der Schwerste, wie sagt man das? Er wird sich niemals wünschen, dass seine Mutter oder sein Vater der Richter sind, Yom Kiyama. Sondern er wird froh sein, dass das Allah ist, der Barik Ta'ala. Weil so viel Gnade für den Menschen, so viel Rahma und so viel Verständnis und so viel Entschuldigungen hat niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala Yom al-Qiyamah. Auch deine Mutter, eigene Mutter. Ja? Die wird dich in Jahannam werfen. Hauptsache sie rettet ihre Haut. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Du wirst froh sein, dass Allah der Richter ist. Und wenn du weißt, dass Allah Adl ist und Adil ist und dass er der gerechte Richter ist, der Barakallahu wa ta'ala, wirst du sagen, diese Völker, die früher waren, Allah wird ihnen das geben, was sie verdienen. Ja? Aber wir sind verpflichtet, Koran und Sunna zu befolgen. Egal, ob mein Volk Kuffar sind oder Mu'minin sind oder Ahlul Sunna sind oder Ahlul Bidah sind. Unsere Verpflichtung, Allah hat uns verpflichtet damit, dass wir Koran und Sunna befolgen. Die Völker, die vor uns waren, sind uninteressant für uns. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Uninteressant. Ja? Allahu musta'an. Aber viele Leute leider zweifeln an dieser Religion. Ja, zweifeln an Koran, zweifeln an Sunna. Einer, der zweifelt, ist kein Muslim. Eben denn. Ja? Und eine andere Sache ist mir, das hat nichts mit dem Thema zu tun, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Okay, erstens, viele sind zu spät gekommen. Es ist 26 nach 19. Ja? Und zweitens, merkt ihr nicht, dass, subhanallah, wenn Jumma ist, die Moschee ist voll. Mit deutschsprachigen Brüdern. Oder zumindest die, die Deutsch verstehen. Ja? Sie kommen zu Jumma, obwohl Jumma auf Bosnisch ist. Sie verstehen nichts. Ja? Und beim Vortrag, der auf Deutsch ist, wollen sie nicht kommen. Ja. Das ist ein Khalal im Fahm. Khalal im Fahm. Was ist Khalal? Ein Mangel im Verstehen. Wallahi ladim. Er kommt zu Jumma, zu Khutbah. Khutbah ist auf Bosnisch, er versteht Bahnhof. Ja. Aywa. Aber er kommt nicht zum Vortrag, obwohl Vortrag auf Deutsch ist. Schon komisch. Ich finde es schon, mir ist es egal, aber Allah muss dann. Khairan, inshallah. Taib. Also, was sagt Pharaon? Ja? Pharaon beginnt zu beweisen mit den früheren Völkern. Ey, alladina lam ya'budullah. Ja? Er sagt, okay, was ist mit denen? Die haben ja auch nicht Allah angebetet. Ja, die haben Allah nicht angebetet. Was ist mit ihnen? Die haben Allah nicht angebetet. Okay, das stimmt, die haben Allah nicht angebetet. Was willst du damit sagen? Ja? Dass Musa falsch ist? Dass Musas Überlieferungen von Allah subhanahu wa ta'ala unakzeptabel sind? So argumentieren Leute, wallahi. Ja? Du kommst in eine Moschee oder zu irgendeinem Muslim mit Anführungszeichen, sagst ihm irgendein Hadith, er sagt, sowas, bei uns macht man sowas nicht. Ja? Was ist mit denen, die das nicht gemacht haben? Was ist mit denen, die das nicht gewusst haben? Was soll mit ihnen sein? Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet über ihr Schicksal und nicht ich. Die Tatsache ist, dass Allah das befehlt und wir müssen das machen. Das ist die Tatsache und das ist das Relevante, was uns interessiert. Versteht ihr diese sechste Mes'ela? Okay? Die Kuffar, Ahlul Jahiliyyah, argumentieren mit den früheren Völkern. Wie argumentieren die Muslime? Oder wie antworten die Muslime darauf? Ah, Hamza. Ja, mit deinen Worten. Was? Genau, ja. Nein. الحمد لله رب العالمين أي فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره فقال له موسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن علمهم عند الله مضبوط عليهم also فرعون versucht auf diese wie gesagt auf diese Tour er sagt diese Völker die vor dir waren haben ja auch nicht deinen Gott angebetet haben andere Götter angebetet Was ist mit ihnen? Musa antwortet, wie? Ja? Auch wenn das so ist, wie du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala kennt sich am besten aus. Er weiß, was mit diesem Volk war. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Das ist wallahi eine sehr wichtige Mes'ala. Ja? Wer diese Mes'ala oder diese Sache versteht, er wird inshallah ta'ala viele, viele Diskussionen sehr gut, also was heißt da Diskussionen, und wir sind verpflichtet, den Menschen die Religion weiterzugeben, ja, so viel wir können. Wer diese Sache richtig gut versteht, er wird, viele Sachen werden ihm leichter fallen, wenn du jetzt mit irgendeinem Mubtadi diskutierst oder sowas. Er sagt, ja, aber was war mit den früheren Völkern? Ah, du weißt sofort, hast dich vorbereitet, sagst Allahs. Ja, rufst nicht an und sagst, ja, er hat mir gesagt, bei ihnen, die letzten 100 Jahre, alle haben so gemacht. Ja und? Haben sie so gemacht? Ja. Allah weiß, was sie gemacht haben. Aber das ist nicht das, was Allah will. Ja? Allah will so und so und so. Allah will das, was er im Koran erwähnt. Und das, was der Prophet uns beigebracht hat. Das ist das, was Allah will von uns. Okay? Alles andere will Allah nicht. Egal, wie schön und gut es in den Augen der Menschen ist. Okay? Egal, wie schön und gut es ist. Ja, die letzten 100 Jahre... Die Leute bei uns, sie lassen sich lange Haare wachsen, ja, und Schnurrbart und rasieren sich den Bart. Habt ihr gesehen, diese Verrückten? Ja. Diese Sufie von der Tarikat der Qadirie. Sufis, na, sie haben so einen Schnurrbart und haben lange Haare. Okay? Ja, Qadirie heißt diese sufische Sekte. Und sie ziehen sich den Oberkörper nackt aus und tun so mit den Haaren so rauf und runter. Okay, die leben in Iran und in Kurdistan und so. Sie sind eigentlich Kurden. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Geisteskranke, Psychopathen, hat nichts mit Islam zu tun. Aber jemand wird kommen und sagen, ja, die letzten 100 Jahre, alle haben das bei uns so gemacht. Ja, Allah weiß das am besten, aber es ist Batil. Ja? Allah weiß, wer was gemacht hat. Aber das ist kein Beweis, dass dein Volk so handelt. Ja? Dass dein Volk so handelt, ist kein Beweis. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Aywa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Auf jeden Fall, diese Sache ist sehr klar, inshallah ta'ala. Allahu mustan. Inshallah ta'ala wollen wir die nächste Mes'ala nehmen, die siebte Mes'ala. Aywa. Die siebte Mes'ala oder Eigenschaft der Ahlul Jahiliyyah war, sagt Muhammad, Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala, el istidlalu bi qawmin u'atu quwwa fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mal wal jah. Viele Leute oder die Ahlul Jahiliyyah, wenn wir sagen Ahlul Jahiliyyah, wen meinen wir damit? Das habe ich nicht so gesagt. Ich habe wir haben bis jetzt 8 Vorträge darüber gemacht. Jedes Mal habe ich gesagt, wenn wir sagen Ahlul Jahiliyyah, die Leute der Jahiliyyah, was bedeutet das? Habe ich bereits sehr oft gesagt. Wen meinen wir damit Ahlul Jahiliyyah? Die Zeit vor dem Islam. Juden und Christen und Mushrikin. Juden und Christen und Mushrikin, die keinen Buch haben. Das ist gemeint mit Ahlul Jahiliyyah. Aber die Leute vor dem Islam, ist ja sowieso, aber so habe ich das nicht gesagt. Okay? Aber khairan, inshallah ta'ala. Es wird einen Test geben, auf jeden Fall. Ja? Und dann werden wir Fragen stellen, wir sind jetzt bei 7, wenn wir mit der 10. Aywa al-Ashara. Wenn wir die 10. Mes'ala erwähnen, danach kommt eine Prüfung, inshallah ta'ala. Über diese Vorträge, die wir bis jetzt gemacht haben, in Masail al-Jahiliyyah. Und dann werden wir sehen, wer geschlafen hat, wer irgendwas kapiert, wer nichts kapiert. Und dementsprechend kannst du dir selber eine Note geben. Ich werde dir keine Note geben, sondern du gibst dir selbst eine Note. Ja? Es gibt zwischen sehr gut und Niete. Okay? Ja. Tauge nix. Ja? Wallahi. Wallahi, Ladib. Ja, ich kann mich erinnern damals, für die Minderjährigen nicht, die unter 15 sind. Na, ist egal. Inshallah. Ich kann mich erinnern damals in der Schule, an der Universität, wenn jemand eine schlechte Note gehabt hat, in diesem Fach oder in diesem Fach hat man ja irgendwie gelten lassen. Es hängt von was ab? Vom Lernen, wie gut du auswendig lernen kannst. Weil Ilm ist in Wirklichkeit auswendig lernen. Okay? Und Fiqh kommt danach dazu. Okay, auswendig lernen, Hifz und Fahm oder Fiqh, verstehen, die zwei Sachen kann man nicht trennen. Okay? Aber viele Sachen kann man lernen, auswendig lernen, obwohl du sie nicht verstehst. Okay? Verstehst du mich, Barakallahu Fiqh? Du hast Prüfungen in Hadith. Du hast 20, 30, 40 Hadith auswendig gelernt. Du kommst und schreibst sie einfach auf. Ja? Du verstehst nicht viel davon. Du kannst nicht viel damit anfangen. Jemand kommt und fragt dich, okay, dieser Hadith, den der Prophet ist immer hier erwähnt, erwähne mir die Nützen aus diesem Hadith. Du sagst, na, das ist jetzt... Aber den Hadith kannst du auswendig. Und du weißt, welcher Sahabi ihn vom Propheten überliefert. Und du weißt, welcher Muhaddith ihn aufgeschrieben hat. Bukhari oder Muslim oder Tirmidhi oder Abu Dawud. Aber du kannst nicht, okay? Und wenn jemand eine schlechte Note gehabt hat in einem Fach, Fiqh oder Hadith oder Usul, hat man gesagt, Khairin inshallah. Aber wenn jemand eine schlechte Note in Aqidah hatte, in Tawhid, oder durchgefallen ist, alle haben gesagt, Euzu billah, was ist mit dir? Hast du eine schlechte Note in Tawhid, in Aqidah? Das bedeutet, du kennst dich nicht aus mit Aqidah. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Genau das gilt für uns hier. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Das gleiche gilt für uns hier. Ja? Ein Mensch ohne Aqidah, er taugt für nichts. Ein Mensch ohne Aqidah taugt nicht. Nichts. Wenn er noch Wayazen Billah Schirk bei sich hat. Ja? Einen Schirk. Einen versteckten Schirk. Ja? Er hat Angst in Dunkelheit vor irgendwelchen Dämonen. Ja? Er hat so viele Horrorfilme gesehen, als er klein war. Ja? Er weiß nicht, was es bedeutet, sich auf Allah verlassen. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Er weiß nicht, was es bedeutet, auf Allah vertrauen. Er weiß nicht, was es bedeutet. Und so weiter und so weiter. Sachen der Aqidah. Was ist denn mit diesen Menschen? Wenn jemand Schirk hat, wa'yazan billah, sein Herz hängt an jemand anderen und nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Er ruft jemanden oder er liebt jemanden mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Mensch ist verloren. Ja? Alle seine Taten sind verloren. In unseren Augen, wir können sagen, ja, mashallah, er kommt, betet, hat Bart und so. Keine Ahnung, was auch immer. Aber einer mit einer Batil Aqidah wird nicht weit kommen. Und gerade das ist das, was ich versuche, euch zu sagen, Shabab. Ja? Morgen wird es eine Prüfung geben. Okay? Wir werden sagen, okay, er kann nicht so gut Deutsch, kann sich nicht so gut ausdrücken, er kann nicht. Aber wie viel du kannst, das ist zwischen dir und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Bart alleine und kurze Hosen alleine, ja, sind ist Pflicht, zweifellos, aber werden dich nicht weit bringen. Ja? Bart kann man wegrasieren. Ja? Man kann sich lange Hosen kaufen. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Man kann sogar im Liegen beten, wenn es darauf ankommt. Ja? Aber wenn man dir die Aqidah aus dem Herzen, die Aqidah aus dem Herzen kann man dir nicht wegnehmen, wenn du sie hast. Ja? Aber die meisten, die in die Irre gehen, hatten sie leider nie, wa'yazan billah. Hatten sie nie. Deswegen ist diese Aqidah so wichtig. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Was haben wir gesagt? Mas'ala as-sabia. Die siebente Mes'ela, die siebente Sache, ja, ist die Lalu, ich, biqaumin, u'tu, kuwa, fil afhami, wal a'mal, wa fil mulki, wal mal, wal jah. Leute, die argumentieren mit Menschen, denen Allah subhanahu wa ta'ala Kraft gegeben hat. Ja, im Verstehen, sie sind sehr intelligent, mashallah, und Taten, sie wie nennt man das, Barakallahu fikum? Verbringen oder verbringen. Vollbringen. Taten, unglaubliche Sachen. Das wundert dich, sagt Allahu Akbar, schau, ja, wie konnte er. Ja, ja, die argumentieren mit diesen Sachen. Die verstehen, haben starke, wie sagt man das? Verstand und Erfindungen und das, was sie machen. Allahu Akbar, sie haben ein Flugzeug erfunden, sie haben eine Atombombe erfunden. Ah, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Oder viel Mulk, sie haben viel Geld, sie sind mächtig und reich. Ja? Und ja, sie haben Positionen. Er hat eine starke Position, er ist ein Präsident, er ist. Ja? Ahlul Jahiliyyah verwenden das als Argument. Du kommst mit Koran und Sunna, sagst ihm, du musst fünfmal am Tag beten, sonst bist du verloren. Er sagt, nein, Habibi, schau, die Leute, die haben Flugzeuge und haben Raketen und haben, keine Ahnung, was er alles erwähnt. Ja? Und die Muslime, die können nicht einmal einen Schraubenzieher herstellen. Ja? Muslime, wir können nicht einmal eine Schraube herstellen. Von Schraubenzieher wollen wir gar nicht reden, Allah Akbar. Ja? Sagst du gut, das stimmt. Die haben Atombomben erschaffen, sie haben, keine Ahnung, irgendwelche Raumschiffe erfunden und was weiß ich was. Was willst du damit beweisen? Ja? Dass man nicht beten muss? Willst du damit beweisen, dass man nicht Allah gehorchen muss? Was willst du damit beweisen? Ja? Oder ich viel, viel was? Viel Mulk. Ja, sie haben Besitz, sie haben sehr viel Besitz, haben sehr viel Reichtum, haben Geld. Ja? Bill Gates und was weiß ich, Richie Rich. Ja? Was willst du damit beweisen? Ja? Was ist? Er hat viel Geld und bedeutet das, du musst nicht Allah gehorchen, wenn du Geld hast? Ja? Das ist, Wallahi, ich, alle diese Sorten, die wir bis jetzt erwähnt haben, ja, habe ich selber gesehen und habe mit solchen Leuten geredet und diskutiert. Versuch mit ihm zu reden über Sunna. Ja, dass er Sunna praktiziert. Die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er kommt sofort nach. Schau, wir müssen in die Schule gehen. Wir müssen uns schulen. Wir müssen Technologie brauchen wir. Wir brauchen dies, wir brauchen das. Wir brauchen all das, was du sagst, stimmt. Aber nehmen wir an, wir hätten all das. Wir hätten Technologie. Wir hätten Macht. Wir hätten Geld. Wir hätten, mashallah, Leute, die können alles. Fragen irgendwas. Ja, Allahu Akbar. Kann Französisch, kann Latein, kann Chinesisch, kann alle Sprachen. Ja? Kennt sich aus mit Medizin, mit Technik, mit Chemie, mit Physik, mit alles. Alas, wie ein Lexikon. Ja? Nehmen wir an, wir hätten das alles. Aber was ist all das, wenn du das alles hast? Was nützt dir das, wenn du keine Akide hast? Wenn du Allah und seinen Propheten a.s. nicht gehorchst? Was nützt dir das? Ja? Und auf der anderen Seite, haben das die muslimischen Länder nicht? Ja? Haben die muslimischen Länder, sogenannte Muslime, nicht die besten Köpfe dieser Welt? Ja? Die ganzen pakistanischen, ägyptischen Wissenschaftler arbeiten bei den Amerikanern. Warum? Weil sie keine Akide haben, Kuffar sind sie. Ja? Verkaufen sich einfach, wo mehr Geld ist, auf dieser Seite bin ich. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Oder sie haben Geld, Saudi-Arabien hat Geld. Und was? Kuwait, Dubai, ja? Die Arabischen Emirate, Katar. Haben sie Geld? Voll unlogisch, damit zu argumentieren. Du hast ja auch nicht Geld, wie soll argumentieren? Die Leute argumentieren damit, sie sagen, unsere Rettung ist in Kraft, ja? In Position, wir brauchen Position. Ja? Du brauchst keine Position. Du musst Allah und seinen Propheten gehorchen. Ja? Du musst Koran und Sunna befolgen. Wie? So wie die Sahaba das gemacht haben. Das brauchst du, sonst brauchst du gar nichts. Ja? Du brauchst nichts anderes. Wer waren die Sahaba? Barakallahu fikum. Denkt nur nach. Ja? Die, inshallah, die viel lesen über Geschichte. Es müssen ja nicht muslimische Bücher sein. Okay? Zum Beispiel über die Römer. Nimm ein paar Werke über die Römer, was Römer waren. Und wie viele hunderte Jahre, was sie alles getan haben. Ja? Wie waren ihre Wissenschaftler? Wie waren ihre Armeen? Wie war ihre Organisation? Das war ein Imperium, eine gewaltige, starke Armee. Ja? Oder die Perser. Liest über Persien, wie waren die Perser? Ja? Sie hatten Gold im Überfluss. Keine Bank der Welt hat so viel Geld gehabt und Gold wie Kisra damals. Ja? Die hatten alles. Subhanallah. Aber dann kamen eine Handvoll Araber, mit kleinen Pferden, arabische Pferde sind nicht so groß wie die anderen Pferde. Ja, arabische Pferde sind eigentlich klein, sind zum Laufen. Okay? Kamen Araber mit Pferden und Kamelen und gebogenen Schwertern und haben das römische Reich zerstört und haben persisches Reich zerstört. Was hat ihnen genützt? Ihr Reichtum und hunderte von Jahren Erfahrung. Ne? Was hat ihnen genützt? Ihre 1000 Jahre lange Erfahrung im Krieg und Kampf und Macht und wie sie die Menschen unterdrücken und wie sie die Menschen fertig machen, psychisch und militärisch und auf irgendeine andere Art und Weise. Was hat ihnen das alles genützt? Als eine kleine Gruppe von Menschen kam, die Koran und Sunna in ihren Herzen tragen. Was hat ihnen das alles genützt? Nichts, sie haben sich platt gemacht. Ja? Muslime wollen Technologie. Die Technologie gibt es überall. Wieso willst du jetzt Technologie machen, obwohl es die Technologie gibt? Ja? Wieso willst du jetzt einen Hubschrauber erfinden, wo der Hubschrauber schon längst erfunden worden ist? Ja? Nimmst einfach einen Plan und machst es. Ja? Aber die Leute sind so schwachsinnig, dass sie auf diese Art und Weise argumentieren. Ja, die Leute sind stark, die haben Position, die haben Position, die haben... Und das Schlimmste ist, Wallahi, wenn einer, der angeblich irgendeine muslimische, islamische Persönlichkeit ist, der mit diesem Blödsinn kommt. Ja? Ja, wir brauchen Technologie, wir brauchen... Technologie haben wir, okay? Geld. Schau, die saudischen, die arabischen Herrscher haben Geld. Das sind die reichsten Länder der Welt, okay? Aber was nützt ihnen das? Ja? Das, was du brauchst, ist Koran und Sunna. Ja? Und dass du dich ehrlich mit deinem ganzen Herzen an Allah subhanahu wa ta'ala wendest. Einzig und alleine. Dass du zu Allah zurückkehrst. Ja? Mit ehrlichen Tauba. Und mit ehrlichen Befolgung der Sunna des Propheten. Wallahi, das ist das Einzige, was du brauchst. Sonst brauchst du nichts. Ihre ganzen Pläne, sie schmieden Pläne und machen irgendwelche Pläne und sitzen in irgendwelchen dunklen Räumen und machen irgendwelche... Gab es sowas im Islam? Jemals? Im Islam gab es sowas nicht. Dunkle Räume, versteckte Organisationen. Gibt es sowas im Islam? Niemals gab es so etwas. Im Islam gibt es nichts Geheimes. Keine Geheimorganisation und kein... Alles ist offen, Koran und Sunna. Befolgt Koran und Sunna. Das ist das, was du brauchst. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa, wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Aywa. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Sie haben vor dem Fatawa, يَسْتَفْتِهُونَ bedeutet, dass du ihn fragst, wie soll ich machen? Wen haben sie gefragt? Die Leute, die Kuffar. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir? Ihr habt das Buch, ihr kennt es euch aus. Erklärt uns, wie machen wir das? Ja? Wie machen wir das? فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Als ihnen aber die Wahrheit gekommen ist, haben sie Kufr in diese Wahrheit gemacht. Subhanallah. Was machen die Leute heute? Ja? Sie fragen, wollen etwas lernen. Sie wollen, durch dieses Lernen, wollen sie ein besseres Leben oder ein besseres Morgen, bessere Zukunft wollen sie haben. Aber wenn ihnen Hak kommt, von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihnen Koran und Sunna kommt, kafarubi, sie glauben nicht. Ja? Willst du etwas tun? Was ist das Beste, was du für diese islamische Umma tun kannst? Nein, was ist das Beste, was du für dich selbst tun kannst? Okay? Ja? Fatawa von Kuffar hast du, mashallah, mehr als genug genommen. Hast gelernt. Die haben dir beigebracht, Medizin und Mathematik und Physik und alles haben sie dir beigebracht. Ist in Ordnung, okay. Ja? Aber was nützt dir das? Ja? Was nützt dir das? Wenn aber die Wahrheit kommt zu dir, wenn Koran und Sunna zu dir kommt, glaubst du nicht an Koran und Sunna? Was nützt dir dann das, was du bis jetzt gelernt hast? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Viele Leute argumentieren auf diese Art und Weise. Ja? Und letztendlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die früheren Völker, mekennahum ma lem numekkin lekum. Wir haben ihnen das gegeben. Wir haben ihnen Macht gegeben, die wir euch nicht gegeben haben. Ja? Was war mit den früheren Völkern? Wie viel Macht hatte Karun und Firaun und Haman? Ja? Wie viel Macht hatte dieser schwule Alexander Makedonski? Wie viel Macht hat er gehabt? Ja? Wie viel Macht hat Genghis Khan gehabt? Ja? Wie viel? Waren das mächtige Leute? Ja, das waren sehr mächtige Leute. Aber was hat ihnen das genützt? Allah subhanahu wa ta'ala Strafe, wenn sie kommt, ja? Nichts kann sie aufhalten. Es gibt keine Rettung. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Also Macht und Kraft und Technologie rettet dich nicht vor Allahs subhanahu wa ta'ala Strafe. Das Einzige, was dich vor Allahs Strafe retten kann, ist was? Taqwa. Na. Was ist Taqwa? Gottesfurcht. Okay, was ist die Definition von Gottesfurcht? Ja, Shabab. Ah. Echt? Dass du dich von dem fernhältst, was Allah und sein Prophet verbieten, und dass du das machst, was Allah und sein Prophet befehlen. Das ist Gottesfürchtigkeit. Oder wie Ibn al-Qayyim sagt, dass du zwischen dir und zwischen dem, wovor du Angst hast, dass du eine Schutzmauer aufbaust. Wovor hast du Angst? Vor Allahs Strafe. Vor Jahannam hast du Angst. Ha? Wie kannst du dich vor Jahannam retten? Ha? Wie kannst du dich vor Jahannam retten, Barakallahu fiik? Wenn du das machst, was Allah befehlt und sein Prophet, alayhi salatu wasalam, und wenn du dich fernhältst von dem, was Allah, der Baraka wa ta'ala und sein Prophet, alayhi salatu wasalam, verboten haben. Wenn du das machst, was Allah befehlt und sein Prophet, und wenn du dich fernhältst von dem, was Allah verbietet und sein Prophet, alayhi salatu wasalam, ist es möglich, du gehorchst Allah und seinen Propheten, du machst keinen Schirk, ja, und machst so viel du kannst, und Allah verpflichtet dich nicht das, was du nicht kannst, ja, ist es möglich, dass Allah dich, der Baraka Tala, bestraft? Ebbe denn, Allah wird dich niemals, der Baraka Tala, bestrafen. Ja? Kannst du dich erinnern, als du klein warst, okay, und du bist brav zu Hause, ja? Oder du bringst gute Noten aus der Schule, ja? Deine Eltern loben dich und kaufen dir ein Geschenk und sagen, Mashallah, sehr gut gemacht, und du machst nichts kaputt zu Hause und schlägst nicht deine Geschwister und machst nicht irgendeinen Blödsinn und sowas, ja? Bist brav. Ist es möglich, dass dein Vater kommt und dich verprügelt oder dass dich deine Mutter anschreit oder sowas? Nein. Ja? Nur wenn du schlimm bist, gab es Ärger. Ja? Wenn du brav bist, gab es keinen Ärger. Wie ist es möglich, dass dein Vater und deine Mutter, weil du brav warst, ja? Du warst brav und die behandeln dich gut. Wie ist es möglich, dass du Allah gehorchst? Subhanahu wa ta'ala, und am Ende bestraft er dich. Wer sowas denkt, hat kein Gehirn im Kopf. Er denkt nicht, das ist nur, ist der irgendwelche... Allah muss dann. Wer Allah gehorcht und seinen Propheten, Allah wird ihn niemals bestrafen. Und das ist Taqwa. Und das ist das, was die Menschen brauchen. Halas, unsere Zeit ist... Wir haben noch 8 Minuten. Wir haben noch 8 Minuten, du hast recht, aber wir haben noch 7 Minuten. Egal. Diese Messe dauert noch und ich wollte noch ein paar wichtige Sachen dazu erwähnen, aber inshallah, wir werden das nächstes Mal noch einmal erwähnen mit der Last der Barakallahu fikum.